Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wolf. So, herzlich willkommen zur Teamsitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen am, welcher ist denn heute? Der 3. September 2021 um 21.02 Uhr. Wir beginnen direkt mit der Genehmigung der Tagesordnung. Die ist im Pad. Hat jemand Einwände? Damit wäre die Tagesordnung genehmigt. Vielen Dank. Kommen wir direkt zum ersten Tagesordnungspunkt. Die Genehmigung des letzten Protokolls, das Protokoll vom 20. August 2021. Gibt es da Einwände, dies nicht zu genehmigen? Damit wäre das Protokoll vom 20.08. genehmigt. Mitglieder Zu- oder Abgänge? Da steht nichts und mir sind auch keine Zu- oder Abgänge spontan bekannt. Ist ihr da mehr? Ach so, der Daniel hatte irgendwo geschrieben, dass er sich jetzt mehr auf die Verwaltung konzentrieren möchte. Ich trage den mal einfach erstmal als entschuldigt ein. Ja, mach das mal. Ja, das hat er auch gelesen, dass er sich jetzt mehr auf das fokussieren will, weil er ja meinte, jetzt, dass wir hier ja so viele Aktive sind, dass er sich dann wieder nach hinten zurückzieht. Ja gut, sei ihm ja auch gegönnt, dass er sich hier zurückziehen darf. Dann würden wir nämlich jetzt weitergehen zu den Teamberichten. Da fangen wir an mit den erledigten Pressemitteilungen und Blogbeiträgen. Da haben wir eine ganze Menge. Da haben wir einmal die Pressemitteilung. Piraten rufen zur Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz NRW auf. Veröffentlicht am 23.08. Dann haben wir einen Blogbeitrag. Wahlkampfauftakt in Düsseldorf. Veröffentlicht am 25.08. Ebenfalls ein Blogbeitrag. Die Themenbeauftragung Datenschutz. Die Ausschreibung veröffentlicht am 26.08. Eine Pressemitteilung Cologne Pride 2021 in Köln, Piraten für mehr Querrechte, veröffentlicht ebenfalls am 26.08. Und noch eine Pressemitteilung Piraten fordern Aussetzung der Präsenzpflicht, veröffentlicht am 31.08. Gibt es zu diesen Blogbeiträgen oder Pressemitteilungen erstmal Wortmeldungen? Bitte, Mika. Oder war die von... Ja, bitte. Die ist schon alt. Was? Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin müde. Ihr wolltet das. Also wir sind zu viert. Ich glaube, wir schaffen das heute auch ohne Wortmeldung, oder? Von mir aus gerne, ja. Also wenn was ist, einfach reinrufen. Dann werden wir jetzt hier bitte eintragen, wenn ihr Pads für Blogbeiträge oder PMs aufmacht und den entsprechenden Link findet ihr im aktuellen Sitzungspad. Dann wären wir bei den geplanten und offenen Beiträgen. Da ist jetzt erstmal nichts geplant. Es sei denn, hier ruft jetzt jemand, ich will was machen. Das scheint nicht so. Der Request-Tracker, da hatten wir eine Anfrage, Werbematerial aus Thüringen. Die wurde weitergeleitet, sehe ich. Das heißt, darum wird sich gekümmert. Ansonsten ist da meines Wissens nach nicht viel Neues. Dann wären wir bei Social Media. Da haben wir als erstes die Zahlen von Twitter. Ich habe sie nicht reingeschrieben. Ich denke mal, Isan war das. Möchtest du sie präsentieren? Okay, die Zahlen sind einen, ja genau. Bis auf einen aus haben wir Aids Raum. Davon waren 200 direkte und andere. Wir haben 1 Profilbesuch, Erwähnung. Ja, und 44 Follower im Pad eine Woche eingeschrieben. Und zwei Tweets. Ja, und das ich sonst noch steht auch im Pad. Also, doch, war's. Bitte tu es mal. Ich brauche noch ein bisschen. Okay, also. Ich sage 2 Beiträge. Das eine war das andere war ein Maske streichen. Das hat ganz viele Posen, ein paar Giftereien. Ja, doch, war der zweite Leverkusen und empfehlen Erststadt auch noch Welle aus ihr Dache teilen. Ja, danke für deinen Bericht. Es hört sich ja sehr gut an, was da auf Twitter läuft. Ich bin ja auch im Team. Ich habe jetzt in der Zeit, wo du präsentiert hast, mal ein bisschen die Zahlen für die anderen Plattformen rausgesucht. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich kann schon mal zu Facebook sagen, da haben wir überall positive Zahlen, die seht ihr im Pad, die steigen sehr stark. Da war auch ebenfalls das mit dem Karl Lauterbach sehr beliebt und das mit der Präsenzpflicht wurde, ich sag mal, schon sehr stark diskutiert. Es gab beide Meinungen sehr stark vertreten. Es hielt sich aber im Rahmen, aber die Zahlen, die laufen, die Plattform läuft. Bei Instagram ist noch nicht alles eingetragen, aber auch da sieht es überall, ich sehe nur grüne Zahlen hier, das heißt auch die Plattform läuft. Da gewinnen wir zwar langsam, aber doch immer stetig ein paar Follower dazu und die interagieren auch schön mit uns. Das heißt, die Plattform ist auch super. Da liefere ich gleich noch weiter die Zahlen. Bei Twitch habe ich jetzt noch nicht geschafft, was reinzuschreiben. Da sind wir aber mittlerweile auch bei, ich glaube, 64 Followern. Das heißt, mit 4 Streams haben wir da wirklich schon viel rausgerissen. Durchschnittliche Zuschauer waren wir bei 10,4 auf insgesamt 9 Stunden Streamingzeit. Das heißt, das ist recht solide. Das heißt, auch Twitch läuft. Dann haben wir jetzt hier den Punkt im Pad Programmpunkte verbreiten. Da gab es die Sharepics da mit dem Link und wir wollten uns darauf einigen, die zu verbreiten. Isan bereitet vor und verbreitet es gemeinsam mit Ober-Eichwald. Ja, das habe ich aus dem letzten Protokoll übernommen. Da wollte ich mal fragen, wann wir denn damit beginnen und ob es da irgendwie Probleme gibt oder Hilfe benötigt wird. Ich muss ehrlich sein, anders keine. Okay. Und dann schickst du mir das mal auch bitte, damit ich das auf den anderen Plattformen am besten auch direkt machen kann. Okay? Du bist die Beste, danke. Dann haben wir den Punkt 300 Euro für Summe Werbung zur Bundestagswahl. Ideen sammeln über Lattenrosten, da haben wir ein Pad. Vaku, du hast bestimmt was zu sagen. Ja, ich hatte das ja in den Lattenrost-Kanal geschrieben. Also jetzt nur mal so als Idee könnte man dieses Briefwahl.nrw vielleicht bewerben. Im Pad steht ein bisschen was drin, aber wissen wir jetzt konkret, wie man auf Facebook Werbung machen kann, beziehungsweise dass wir das auch können oder was benötigen wir noch dafür? Gib mir eine Sekunde. Eine Wahlwerbung zu politisch relevanten Themen. Das solltest du tun. Deine Identität verifizieren und deinen Ausweis einsenden. Bereits erledigt. Wir müssten einen Disclaimer erstellen, dann das Werbekonto mit diesem Disclaimer verknüpfen und dann optional das Instagram-Konto verknüpfen, um da auch zu schalten. Das bedeutet, wir müssten Name, Adresse, Telefonnummer, Webseite, E-Mail. E-Mail muss bestätigt werden per Link draufklicken und die Telefonnummer, da würde ein Anruf reinkommen mit einem Code, den man eintippen müsste. Dann könnten wir schalten. Also ich könnte schalten, weil dann ich bestätigt bin als Person, dass ich das darf. Also jeder, der schalten will, muss sich einzeln bestätigen lassen bei Facebook deswegen. Ach so, da kommt dann deine persönliche E-Mail-Adresse rein, oder? Nee, also ich bin als Person dazu berechtigt, das zu schalten, weil ich mich hier mal verifiziert habe mit Ausweis und so. Der Disclaimer dient dazu, dass eben nicht ich da stehe. Also ich könnte jetzt sofort Werbung schalten über NRW, dann steht da aber finanziert durch Fabian Holtapphils Privatdaten. Wenn ich den Disclaimer mache, dann kann ich halt sagen, Piraten NRW, Selbeckerstraße, Presse-Ad und Telefonnummer außer LGS. Aber die müssen dann halt nochmal bestätigt werden, ne? Damit du halt nicht irgendwas angibst. Okay, aber das wäre ja kein Problem. Das kannst du ja schnell mal machen, ne? Wenn du mir sagst, wie ich die Telefonnummer bestätige? Ja, da müsstest du schon deine Handynummer angeben, weil sonst wird das nichts, glaube ich. Na gut, ich habe noch eine Zweit- und Dritt-Handynummer, das passt. Und wie ist das mit den Zahlungsmodalitäten? Ich habe, glaube ich, ins Pad geschrieben, wie man da grundsätzlich, also wie zumindest für mich stand da PayPal, Online-Banking, also Lastschrift und Kredit-Debitkarte. Ich weiß nicht, wie das normalerweise gehandhabt wurde, ob ich dann sozusagen in Vorkasse gehen soll und das dann per irgendwas zurückholen soll oder wie wir uns das vorstellen, weiß ich nicht. Ja, was heißt denn Lastschrift? Die belasten uns das erst und dann können wir erst werben, oder wie funktioniert Nein, das? Lastschrift heißt, die Werbung wird sofort ausgestrahlt und dann kommt irgendwann eine Woche später auf deinem Konto so ein Einzug von Facebook. Also ich muss dazu sagen, ich habe das vor 2 Jahren schon mal gemacht, dann kommt so eine Woche später irgendwann auf Facebook so ein vorgemerkter Umsatz minus 2 € oder so. Also die schalten die sofort und buchen das dann halt irgendwann später ab. Du musst dann halt IBAN Okay. angeben. Die nehmen also jetzt erstmal das Geld und dann ziehen die das ab, was du verbraucht hast, oder wie? Nein, auch nicht, weil du kannst im Vorhinein, du musst im Vorhinein ja bei der Kampagne sozusagen festlegen, wie viel du ausgeben willst, auf wie viele Tage verteilt. Also dann kannst du auswählen, ich möchte insgesamt 100 € auf 5 Tagen ausgeben und dann wird er dir ausrechnen, das sind dann pro Tag 20 Euro. Und das ist eine Fixsumme über die wird es nicht gehen und die zieht ihr dann rein. Einfach indem du das Konto angibst von Piraten NRW. Das könnte ich mal. Also ich weiß nicht, ob ich es einfach so angeben kann. Da gibt es bestimmt noch irgendwas. Man kann es versuchen, ne? Ja, darum geht es ja. Es geht ja darum, jetzt noch in den nächsten 3 Wochen solche Dinge zu versuchen, um zu wissen, ob sie klappen. Also ich denke mal, das Versuchen, das kriegen wir sogar noch heute Abend hin zur Not. Aber zur Not, wie gesagt, es geht auch mit PayPal und mit Kredit-Debitkarte. Ja, aber beides haben ja die Piraten NRW nicht. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Das weiß ich auch nicht, da müsste man den Balli fragen, aber es soll ja jetzt, habe ich gehört, ein bisschen schneller gehen, von daher müssen wir den Balli vorher warnen, dass dann irgendwie eine Abbuchung kommt oder so? Ja, können wir machen. Das ist ja kein Thema. Wir müssen uns dann jetzt hier heute überlegen, wie viel Geld wir da investieren wollen. Und wenn du das mit Facebook machst, habe ich jetzt so verstanden, geht das relativ automatisch dann auch über Insta, ja? Das kann man beides gleichzeitig machen, ja. Okay, wir haben 300 Euro. Was wäre euch dieser Testballon wert? Wir müssen ja nicht die 300 Euro komplett direkt auf einmal. Was würde ich sagen? Keine Ahnung. Sollen wir es erstmal mit 100 versuchen? Sonst keine Meinung? Isan, sag du mal was dazu. Das würde dann bedeuten, dass wir 3-mal sowas machen können bis zur Bundestagswahl. Den anderen Quatsch. Ja. Wir müssten ja, wenn wir dann schalten, auch überlegen, auf wie viele Tage wir das machen. Wir können ja beispielsweise, also wir müssen ja dann auch angeben, wie viel wir auf wie vielen Tagen. Das heißt, wenn wir angeben, wir wollen 100 Euro ausgeben, dann müssen wir angeben, auf wie viele Tage diese 100 Euro verteilt werden. Weil ich gehe mal nicht davon aus, dass wir für 100 Euro an einem einzigen Tag machen wollen. Beispielsweise. Nee. Also ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir haben noch 3 Wochen. Jetzt mal nur Beispiel denken, könnte man ja rein theoretisch auch einfach sagen, wir machen jetzt für 21 Tage die 300 Euro und das sind dann pro Tag entsprechend halt die, weiß ich nicht wie viel. Jetzt als Beispiel. Könnte man ja auch. Also da das Ganze ja eine Testerei sein soll, würde ich mindestens vorschlagen, dass wir 3 verschiedene Dinge, also dass wir das mindestens auf 3-mal 100 Euro aufteilen, vielleicht sogar einmal auch versuchen, was denn, also ich meine, man muss dann ja auch irgendwie ein Ergebnis sehen, also was denn passiert, wenn man statt 100 Euro nur 60 einsetzt oder so, dass man da vielleicht einen Unterschied aussieht. Das fände ich auf jeden Fall mal sinnvoll, das dann zu vergleichen, ja. Dann müssten wir halt auch so dann Liste führen oder so, wie viel wir wo ausgegeben haben, damit wir das vergleichen können, aber ja. Und was das Thema angeht, das ist in Ordnung, Briefwahl NRW? Also wir müssten dann halt uns einen kleinen Text ausdenken, den wir da in den Beitrag schreiben und optimalerweise irgendein Sharepick. Da wir das ja auf Facebook und Instagram machen, wäre das 1:1 Format, also quadratisch, am sinnvollsten. Aber wir sollten schauen, dass wir nicht einfach nur irgendeinen Text oder so promoten, sondern Text und Bild. Und der müsste natürlich auch erstellt werden. Ich habe bei anderen dann die auf vielleicht noch ein oder... Weniger ist mehr, ne? Ja, der sollte doch, wenn ich das richtig verstehe, auch nicht sehr viel anders aussehen als das, was wir sonst auch machen, oder nicht? Meine ich jetzt auch so verstanden. Ja, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir nehmen jetzt einmal 100 Euro in die Hand, verteilen die auf, weiß ich nicht, 5 Tage oder so. Ich weiß nicht, wie schnell du das rauskriegst. Sonntag fände ich zum Beispiel einen guten Tag, um anzufangen. Also gerade scheitert es daran, dass Facebook mir die Bestätigungsmail nicht senden will. Die Nummer habe ich schon bestätigt. Ja, deswegen ist es auch schön, dass wir das mal ausprobieren. Gut, man muss dazu sagen, sobald das einmal bestätigt ist, ist das für, ich glaube, 5 Jahre oder so gültig. Ja, okay. Also du nimmst das jetzt mal in Angriff. Brauchst du da noch Hilfe? Ich hätte das, bevor ich irgendeine Lastschrift, weil ich muss das ja dann digital unterschreiben, dieses Lastschriftmandat, ich hätte das vorher einmal vielleicht kurz gerne mit Balli abgeklärt. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwie, ne? Ja, dann mach das. Aber hau rein. Wie gesagt, wir haben 3 Wochen und 300 Euro. Fällt euch sonst noch irgendwas ein, wo wir Werbung machen könnten? Oder auch wofür? Also irgendwie, ja, wir haben jetzt schon wieder 2 Wochen verloren. Wir müssen da ein bisschen Gas geben, wenn wir tatsächlich die 300 € auch sinnvoll ausgeben wollen. Könnten natürlich irgendwie auf YouTube oder so eine Werbung schalten, aber ich glaube, dafür fehlt uns auch einfach ein Video. Ja, okay. Ja, dann halten wir das jetzt mal gleich noch im Pad fest, dass wir 100 € in die Hand nehmen für die und die Werbung. Wenn du mit dem Sharepic oder mit dem Text Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Du schaltest dich kurz mit dem Bali klar. Wenn es da irgendwie Probleme gibt, sag bitte auch Bescheid. Ich wende mich dann sofort an dich. Gut, das Okay. heißt, da kommt's voran. Sehr schön. Wenn wir das dann noch zweimal machen oder auch dreimal, weil wir es einmal auch mit weniger Geld machen, dann müssten wir wirklich im Pad mal sammeln, was könnte man jetzt zum Beispiel da noch bewerben. Also wir können jetzt nicht unbedingt darauf vertrauen, dass wir jetzt irgendwie noch großartig neue Blogbeiträge oder Pressemitteilungen haben, aber vielleicht kann man die Kandidatinnenseite nochmal verbreiten oder das Wahlprogramm oder ein besonders für NRW relevanter Punkt aus dem Wahlprogramm, keine Ahnung. Ja, das hattest du ja auf Twitter schon so gesehen, Harald und ich oder allgemein, so eine Ja-Ich-Will-Seite, das wird jetzt zur Bundestagswahl nicht mehr fertig, aber schon mal im Hinterkopf für NRW, das könnte man ja dann zum Beispiel auch bewerben, wenn es mal fertig ist, dann so eine Seite, ja, ich will, und dann kommt immer ein neuer Punkt, so von wegen fahrscheinfrei ÖPNV, ja, ich will. Ja, ich kann mir das noch nicht vorstellen, aber das ist ja auch Zukunftsmusik. Gut. Dann sind wir, guck mal, ein toller Übergang zum Thema Webseite. Webseite NRW. Zugänge MS Now und ISAN Fragezeichen. Ja, MS Now hat sich erledigt. Du hast noch keinen ISAN. Nicht ausgesehen, offiziell. Okay. Willst du dich nochmal an Elder wenden oder? Ich weiß das. Okay, dann verschieben wir das auf nach deren Urlaub. Ich kann ihn schreiben fühlen, aber ich denke, weil du. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt die nächste Zeit so viel passieren wird auf der Webseite. Von daher, ich weiß nicht, wie lange die Urlaub machen, aber gönnen wir denen vielleicht einfach den Urlaub. Ja, dorthin, dann Ich warte ich damit. kann dir auch momentan keine Schulung anbieten, weil mit diesem neuen Blogsystem bin ich vorhin selber schon ein bisschen verzweifelt. Jetzt ist MS Now leider nicht mehr da, weil da auch das Einstellen von normalen Beiträgen oder Pressemitteilungen bisschen anders funktioniert, also das Verlinken und so weiter. Da muss ich mich auch noch mal mit Mika kurz schließen. Ja, vielleicht komme ich. Ja, genau. Ja, schließt euch da am besten mal kurz. Dann haben wir hier den Link zum Aufräumpad. Ja, da würde ich vorschlagen, dass wir, wenn ein neues aufmachen. Also ich habe das jetzt soweit alles bearbeitet, bis auf die drei Sachen, die jetzt gleich noch kommen. Weil dieses Pad ist nicht in unserer Pad-Umgebung. Wenn wir dann weitere Aufräumarbeiten haben, würde ich vorschlagen, mache ich ein neues Pad auf. Das hört sich nach einem Plan an. Okay, und zu dem, was da jetzt drin stand, ich habe das alles soweit, was du reingeschrieben hattest, über Eichwald soweit kommentiert und auch erledigt. Allerdings auch noch einiges mehr, weil ja, die Seite Arbeitsweise und so weiter, da waren uralte Sachen noch drin, die es überhaupt gar nicht mehr gibt. Es sollte eigentlich jetzt nichts Altes mehr da sein, was nicht funktioniert. Also wo Links kaputt sind oder was es gar nicht mehr gibt, wird beschrieben. Ich hatte jetzt noch die Frage, weil ich nicht wusste, was du meintest mit Mindestviewhöhe auf der Technikseite. Also ich kann schon mal vorab sagen, das hat sich durch das Redesign von Mika, ich habe gerade schon gesehen, das hat sich erledigt, das Problem ist behoben. Das war vorher so, dass wenn du auf die Seite gehst, dass der Footer sozusagen, weil die Seite so kurz war an Inhalt, war der Footer nicht da, wo er sein sollte, sondern höher. Und dann meinte ich mit, dass du dann halt, das kann man irgendwo einstellen, dass der Inhalt mindestens so und so viel hoch sein muss, selbst wenn dann einfach nur noch Weißraum kommt, damit der Footer immer am gleichen Punkt ist und nicht irgendwo mitten in der Seite schwebt. Aber das hat sich erledigt. Ah, okay. Dann können wir das rausnehmen aus dem Pad. Und ja, was jetzt halt noch ein großes Fragezeichen ist, ist diese Unterseite Fachgruppen. Ich habe da bisher nur die kaputten Links rausgenommen, aber das ist ja etwas, wo wir mal eine grundsätzliche Entscheidung treffen müssen, ob wir hier weiter mit Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen arbeiten oder diese Resorts benutzen. Dann müsste diese Seite halt auch entsprechend angeglichen werden. Ja, und dann habe ich halt noch ein paar Seiten gefunden. Da sind Bilder, die ich eigentlich ersetzt haben möchte. Ich werde das aber auch noch mal im Lattenrost kommunizieren, weil ich noch nicht geguckt habe, ob wir nicht schon in der Mediathek andere Bilder haben. Bei den Seiten, die ich jetzt hier verlinkt habe im Pad, sind das augenscheinlich alte Fotos von irgendwelchen Piratenveranstaltungen, wo Menschen drauf sind, die schon lange keine Mitglieder mehr sind und vor allen Dingen irgendwie fast ausschließlich nur Männer. Und die Fotos möchte ich weghaben. So, jetzt ist das auch eine Aufzeichnung. Wieso? Also, ja, gut. Gut, ich denke mal, wir finden noch schöne Header für die Seiten. Das sollte ja nicht allzu schwer sein. Ansonsten haben wir den beschlossenen Umbau der Startseite. Ich weiß, der ist abgeschlossen und der sieht, finde ich, sehr geil aus. Die Beispielseite ist auch sonst nochmal im Pad verlinkt, aber die Beispielseite ist ja mittlerweile Originalseite. dann war hier noch den Menüpunkt umbenennen vom Blog. Also ist jetzt doof, dass Mika nicht mehr da ist, aber wenn ihr jetzt mal auf die normale Seite geht, also piratenpartei-nrw.de. Ja, dann steht da Beiträge. Was? Ja, genau. Genau, das hat er heute irgendwann geändert. Wir hatten ursprünglich in dem Menü oben ganz links Startseite. Das gibt es jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt sich in irgendwelchen Unterseiten verliert, kommt man auf die Startseite, indem man zum Beispiel oben Piraten Nordrhein-Westfalen anklickt. Ja, das ist eigentlich bei jeder Webseite so. Das heißt, Startseite links nochmal ins Menü aufzunehmen, macht keinen Sinn. Also ich habe das in der Ausbildung und ich zitiere meine Lehrerin, das macht heutzutage niemand mehr. Gut, haben wir das geklärt. Genau, dann kommt ja Wahlprogramm und daneben Beiträge. Da stand ursprünglich Blog, das sind jetzt Beiträge, das finde ich schon ein bisschen besser. Aber wenn ich jetzt ganz fremd auf der Seite bin, weiß ich nicht, ob ich mir unter Beiträge unbedingt was vorstellen kann. Ich verstehe, was du meinst, ja. Also Beiträge ist ja im Prinzip das, was wir früher als Startseite hatten. Da kommen nach Datum sortiert die ganzen Pressemitteilungen und Blogbeiträge untereinander. Man könnte das neueste Beiträge nennen oder aktuelles vielleicht. Das ist Piratenpartei Deutschland hat aktuelles. Aktuelles fände ich cool. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass ich das ändere. Sollen wir schon mal weitermachen? Ja, ich ändere das nicht jetzt. Geht mal bitte ganz nach unten bei dieser Seite oder bei irgendeiner Seite. Ja, bin ich. Piraten unterstützen. Wenn man das anklickt, kommt man auf die Spendenseite. Auf dem Spende-Button kommt man auf die Spendeseite. Und im Text steht, oder besuche unser Spendenportal. Also das ist mir irgendwie jetzt too much. Ja, wir wollen halt Spenden haben. Ja, und nichts anderes. Bitte wir brauchen so ein Pop-up. Wenn du die Seite das erstmal besuchst, bitte spende uns. Also ich würde bitten, den Mika bitten, weil ich da unten möchte ich nicht drin rumfummeln, vielleicht bei Piraten unterstützen auf die Mitmachseite zu verlinken, weil da ist im Grunde, nee, Moment, wie heißt die? Ja doch, ja. Mitmachen. Mitmachen, da ist alles bei. Fände ich auch sinnvoll, ja. Und den Spenden-Button würde ich trotzdem lassen, dass man da direkt auf die Spendenseite kommt. Nur da müssten wir uns vielleicht ein bisschen anderen Text ausdenken, weil dieses Oder, das passt jetzt nicht wirklich. Das Oder steht ja jetzt einfach so im Raum. Also. Ja. Wenn ihr das genauso seht, dann würde ich das einfach mit Mika auf einem kurzen Dienstweg besprechen und ändern. Ja, gerne. Ja, dann haben wir unten darunter Portale. Das kann ich insofern verstehen, dass das Forum ein eigenes Portal ist und der Vorstand ein eigenes Portal hat. Mailinglisten sind für mich kein Portal. Der Link ist, der verlinkt auch zu dem alten Sync-Forum, was es nicht mehr gibt. Und Spenden, ja, weiß ich nicht, ist das ein Portal? Also nochmal, Spenden, brauchen wir überhaupt Portale da unten? Wir wollen halt Spenden haben. Jaha. Weiß ich nicht. Ich meine, das sind halt so allgemeine Portale aus dem, gut, bis auf Vorstand, auch alles aus dem Bund. So, also alles, was da unten ist, ist ja im Grunde auch oben in den Menüs verlinkt. Von daher, ich störe mich einfach daran, dass das nicht alles Portale sind. Portale wäre Forum und Vorstand. Oder die AG Technik hat, glaube ich, noch ein eigenes Portal und weiß der Geier was noch. Aber ich... Das Krenest? Ja, wenn das ein Portal ist. Aber wie gesagt, also ich brauche das gar nicht da unten. Also bitte? So viel ich da auch. Ja, also zum Beispiel Institutionen, das macht ja Sinn. Das verweist auf eben andere Seiten, die auch nicht weiter oben verlinkt sind. Regional, ja, da müsste man dann halt schauen. Also ich nehme mal an, dass wir noch ein bisschen mehr als diese 4 Seiten da haben. Also ich wollte schon mal anmerken, bei Institutionen Kommunalpiraten gibt es gar nicht den Link. Der ist kaputt. Und bei Regional, das wollte ich jetzt sonst auch eh ansprechen, wir haben zum Glück doch mehr als diese 4 und da hat man sich auch, ne, mit Herne so einen richtig aktiven KV, nicht mal VKV wahrscheinlich, rausgesucht. Und Aachen, ja, hört man irgendwie auch nicht viel. Ich glaube, wenn auch andere, zum Beispiel wenn Rhein-Erft das sieht, dann kriegen wir hier auch einen auf den Deckel. Ja. Gut, Witten ist verlinkt. Aber Ennepe-Ruhr an sich ist ja auch aktiv. Und wenn da nur Witten steht, dann kommt der Erik aus Hattingen und mit der Pfannenklopfe, weißt du? Also ich weiß, dass das, dass wir das ganz, ganz früher auf der NRW-Seite hatten. Da war alles, also da waren unendlich viele Städte unten drunter. Piratenpartei.de verlinkt auf die ganzen Landesverbände. Kann man machen, aber man hat es ja selber nicht im Blick, wie aktiv die sind. Und wenn ich dann hier Aachen anklicke, weil ich mal zufällig aus Aachen bin und sehe dann, dass da irgendwie 9 Monate nichts passiert ist auf der Seite, dann weiß ich nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun. Also bei Aachen, wenn du da drauf gehst, dann hast du erstmal hier Kommunalwahl 2020. Ja, und so Beispiele gibt es bestimmt mehrere. Also ich würde das halt eben auch rausnehmen. Ja, wäre ich dabei. Vor allem, weil auch wenn du, selbst wenn du die Aktiven da alle reinpackst, dann wird wahrscheinlich irgendein inaktiver KV wird sich dann trotzdem denken, jetzt aber. Und dann scheißen die uns an, weil wir sie nicht aufgenommen haben. Ja, und du müsstest ja theoretisch jeden Monat kontrollieren, ob die mal aktiv waren, überhaupt noch aktiv sind. Ich würde auch sagen, wir lassen den einfach raus. Genauso wie Portale. Okay. Sonstiges, ja, das stand vorher auch schon so drunter. Das muss auch bleiben, das ist rechtlich. Und Institutionen ist ein komischer Begriff, oder? Wie gesagt, die erste Institution ist eh schon kaputt und es sind ja keine Institutionen, so, es sind halt, was ist denn das? Organisation wird, glaube ich, schon eher passen, aber weiß ich nicht. Ich glaube, Gruppierungen wird am ehesten passen, weil wir sind ja sozusagen die Untergruppierung von denen. Ja, okay. Ja, cool. Dann PR02 hätte gerne, oh ja, wenn ich das schon im Pad lese, ich hätte auch gern viel. Leben ist kein Ponyhof. Eine Twitch-Seite piratennrw.de/live und einen Kalender piratennrw.de/kalender. Links sind im Pad, die könnt ihr euch mal angucken. Die sind aktuell noch geschützt, damit sie nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil sie sind noch im Aufbau. Das Passwort steht ebenfalls im Pad und ist sehr kreativ gewählt worden. Ja, aber wir sehen, dass auch da Bewegung ist. Das ist schön. Das heißt, wir bekommen anscheinend auch bald eine Seite für Livestreams, wo dann die aktuellen und die alten Livestreams aufgelistet sind und wo man die anschauen kann und einen Kalender mit kommenden Veranstaltungen etc. Ja, Moment. Na, Marco, bitte. Was ist los? Also, die Twitch-Seite finde ich sehr schön. Und wo soll die hin? Schon eine gute Frage. Aber ich glaube, wir haben hier gerade jemanden wieder in die AGÜA bekommen. Vielleicht kann der was dazu sagen. Fall den er. Da steht halt Handy, ne? Ich glaube halt echt, der ist jetzt so unter der Decke mit Kopf und hört nur zu und. Ja. Ja, weiß ich nicht. Live, das wird ja wahrscheinlich am ehesten unter, ja, eigentlich Piraten im Netz fallen, ne? Da sind wir halt, live ist ja eine eigene Seite. Da ist ja, also bei Piraten im Netz ist ja Twitch erwähnt. Die Frage ist jetzt, wo soll jetzt diese Seite hin, in welches Menü? Und auch nochmal für mich zum Verständnis, ich sehe da jetzt zwei Streams. Sollen da einfach immer diese zwei Streams zu sehen sein oder die zwei neuesten? Oder werden das irgendwann 6, 7, 8, 9, 10? Wie ist denn diese Seite gedacht? Also ich sag mal so viel, der das gerne hätte, der ist jetzt im Kanal und der kann uns sicherlich sagen, wo er es gerne hätte. PR02, du hast das Mikro. Jetzt wegen der Verlinkung im Menü? Ja, für die Live-Seite. Ja, also wenn das dynamisch wäre, wäre es natürlich toll, dass wenn der Stream, der gerade online ist, auch direkt über die Hauptseite irgendwie erreichbar ist. Da hat mir Mika aber schon gesagt, dass das statisch ist, dass das deswegen nicht geht. Daher, es gibt ja diese Möglichkeit, die in der Navi diese rausgehobenen Fälle zu machen. Ich fände das einen recht guten, um das zu machen, wenn das denn es darf ja nicht regelmäßig sein, wenn das denn des Öfteren mal vorkommt, dass gestreamt wird. Du sagtest jetzt gerade, die Seite ist nicht dynamisch. Da sind jetzt zwei Streams drauf. Sollen die dann immer aktualisiert werden oder wie ist das gedacht? Ich redete gerade von der Hauptseite. Auf der Seite selbst ist es eigentlich so gedacht, dass die Streams, die online sind, auf der Seite beworben werden. Also was weiß ich, wenn 4 oder 5 Leute in NRW streamen, dass die dann dort auf der Seite auftauchen und Mensch, der sich für Piraten und Twitch interessiert, draufklicken kann und sofort sieht, ah, guck mal da, der Hergon ist online oder hier, guck mal, die jungen Piraten NRW sind online. Und wer soll das machen? Was meinst du mit machen? Naja, also jetzt habe ich hier eine Seite mit zwei Streams aus der Vergangenheit. Wer soll die dann immer so aktualisieren, dass man sieht, oh, da ist jetzt gerade was auf Twitch los. Moment, Mika sagt, du sollst in den Mumble-Chat lesen, weil Mika nicht reden kann. Das aktualisiert sich beziehungsweise zeigt an, wenn er online ist. Also wenn er nicht online ist, laufen da halt eben jetzt die Videos durch. Ich glaube, das geht auch, dass es nur anzeigt, wenn er online ist. Aber ich finde die Variante mit den Videos gar nicht so schlecht. Eventuell müsste man das nochmal auftrennen, dass man die Videos unten drunter hat und also dann vielleicht auch mehrere Videos die Streams dann oben drüber und wenn die halt nicht online sind, dass dann halt einfach gar nichts da steht. Hergon schreibt, es gibt so einen Embed-Code, der automatisch dann den Livestream erkennt und dann streamt, so verstehe ich das. Vago, hast du noch Fragen dazu? Verstehst du, was die wollen? Wenn das automatisch geht und wenn das quasi auf dieser Seite schon ist, nur gerade nicht erkennbar, weil gerade niemand live auf Twitch ist, dann habe ich keine Fragen mehr, außer dass man vielleicht da noch ein bisschen Text einfügen sollte. Nämlich genau diese Erklärung. Ja, hallo, hier sind Aufzeichnungen von vergangenen Twitch-Veranstaltung, keine Ahnung, wie man das nennt. Wenn wir live sind, seht ihr das und dann, keine Ahnung, wie es dann aussieht. Ihr versteht aber, was ich meine, ja? Ist eine Teil sonst nicht auch links von Piraten? Wo wir gerade von kaputten Links reden, auf der NRW-Startseite, bei den ersten zwei Buttons unsere Kandidaten und werde Pirat. Die verlinken beide zum Mitmachen und nicht zu dem, was sie sollten. Just saying. Ja, oh. Gut, aber Abzug in der B-Note. Das sowieso. Also. Der hat... Nun dürft ihr auch mich hören, ausnahmsweise. Na, bitte mach's wieder aus. Okay, tschüss. Nein, schön und gut, dass man da irgendwie Text und Erklärung haben will, aber ich denke, Twitch und so spricht dann eher die jüngeren Generationen an, wenn es denn jemanden anspricht. Die Wahrscheinlichkeit ist bei jüngeren Generationen höher. Und ich als Teil einer jüngeren Generation sage, so ein Twitch-Link oder Twitch-Embedded-Video oder Livestream erkenne ich auch so. Wenn da jetzt noch extra Text steht, ist das sehr unschön. Dann steht da eine Wand aus Text. Und als Teil der jüngeren Generation sage ich, je mehr Text irgendwo steht, desto weniger Bock habe ich, irgendwas davon zu sehen. Einwand, Herrgott, nur ein. Das Problem ist schon bei Satz. Okay. Ich würde sagen, wie wär's denn mit Kompromiss zwei Wörter? Einmal Piraten live, dann siehst du die Livestreams, und einmal Piratenaufzeichnung oder Video. Herrgott, ich gut wie gar nicht. Nur da du da drauf gekommen, also auch finden, als solange auf deinem Mann zwei, drei. Also zwei, drei Wörter sehe ich, kann ich erinnern. Es geht halt darum, Information möglichst schnell und effektiv rüberzubringen. Sätze sind nicht schnell, vielleicht effektiv, aber wir brauchen schnell und effektiv. Das heißt, zwei, drei Wörter, geht klar. Aber sobald wir eigentlich mit so etwas bei Twitch mit wie Sätzen anfangen, gehen wir in meinen Augen so ein bisschen am Ziel vorbei. Also brauchen wir eigentlich dort eher Wörter, die eine starke Aussagekraft haben, die Informationen rüberbringen, die wir in einen Satz rüberbringen würden. Ja, jetzt erklär doch aber mal der alten Frau, die hier sitzt, wie sieht denn diese Seite aus? Ohne ein Wort, wenn ihr gerade live seid. Gebt mir mal einen Link. Ich habe die Seite da bisher nur auf dem Handy gesehen, als PM02 mir das gezeigt hat. Das wäre nett, wenn ich das nochmal auf dem Desktop sehen könnte. Dankeschön. Also, du fragst jetzt, wie das Ganze aussieht, wenn wir live sind. Prinzipiell, jetzt aktuell siehst du ja, dass es eine Aufzeichnung ist. Und im Normalfall, wenn das gerade live ist, steht da entsprechend auch so ein Live-Symbol, wie man das auch jedenfalls aus dem Fernsehen kennt, so ein blinkender Punkt. Und man wird direkt darauf hingewiesen von diesem Fenster, dass Person live ist. Also ich habe Mika hat ja schon bestätigt, das ist genau dieser Embedded Code, der quasi von Twitch da geboten ist, von wegen, hey, bindet den Stream ein, und quasi dieser Stream zeigt sowieso automatisch immer den letzten Stream mit auf, weswegen es quasi sowieso der Live-Player ist, den man sowieso auf Twitch da hat. Und sobald jemand live geht, verändert sich das Fenster jetzt nicht wirklich großartig, außer dass es angezeigt wird, Person ist live. In dem Fenster selber. In dem Fenster selber, genau. Okay. Ja, also dann braucht die alte Frau eigentlich keinen Text. Also der Unterschied kann man eigentlich leicht erkennen, wenn du mit der Maus oder mit dem Finger auf dem Handy drüber fährst oder dort einmal drauf tippst. Wenn es ein Video ist, kannst du ja rumschieben, an welcher Stelle du reinschauen willst. Und du kannst ja sagen, ich möchte jetzt bei einer Stunde 15 schauen. Und bei Live hast du halt diese Auswahl gar nicht, sondern da steht, hey, Person ist live. Könnt ihr euch ja gegebenenfalls am Sonntag anschauen. Da bin ich ab 13 Uhr live. Dann könnt ihr da in dem Bereich, weiß ich nicht, 13 bis 15 Uhr definitiv euch mal die Seite anschauen. Und dann könnt ihr sowieso entscheiden, ob der native Unterschied von dem Embedded Code reicht oder ob ihr da mehr braucht. Gut, dann müssten wir jetzt noch die Frage klären, wo im Menü wir das hinpacken. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Dani, war deine Idee, oben im Hauptmenü irgendwie als Button oder etwas anders gekennzeichnet, ein Live oder Piraten Live. Ja, das müsste WordPress doch hergeben. Ich meine, das so wie auf der Bundeswebseite. Ja. Ja. Mika, kannst du das? Also ich habe jetzt, als ich im Menü war, um da die Sachen umzustellen, jetzt nicht erkannt, wo ich so buttonmäßig was machen kann. Also er hat vorhin auch schon geschrieben, die fehlerhaften Buttons auf der Startseite sind gefixt. Und er fragt gerade, wer wie was. Es geht darum, oben im Hauptmenü einen Punkt zum Beispiel ganz rechts zu haben, wie bei der piratenpartei.de Seite, also quasi als Button, wo man dann Piraten live reinschreibt und dann auf diese Seite verlinkt wird. Das muss jetzt nicht blau sein. Das ist nur, dass das ein bisschen anders aussieht als die anderen Menüpunkte. Ich mache das schon und das ist gut. Habe ich schon mal gesagt, dass im Vergleich zur Bundeswebseite NRW ja einfach komplett geil aussieht? Das liegt nur daran, weil so viele Bilder von dir da drauf sind. Das liegt vor allem daran, dass die Bundeswebseite scheiße ist. Mhm. Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber hast du dir die mal angesehen? Gut, gehen wir weiter im Text. Kalenderzeugs. Funktioniert per Google-Kalender. Freigegebene Google-Konten können neue Termine eintragen. Wer macht's? Das ist die Seite mit dem Kalender. Da möchte ich dann daran erinnern, dass wir vor 14 Tagen uns mit dem alten Landesvorstandsbeschluss befasst haben, wo es darum ging, dass wir also zum Beispiel sowas wie Google nicht verwenden wollen. Ich sag dann einfach mal schon mal nebenbei, wir haben ja einen Google Maps Eintrag und dieses, wenn du über Google suchst, dieses Ding. Ich habe das mal bestätigen lassen, dass ich das bearbeiten kann. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Ich kann da auch andere Leute hinzufügen, also wer will gerne. Und PR02 hat eine Wortmeldung. Eigentlich hatten wir vorhin gesagt, wir reden einfach rein, weil wir so wenige waren. Ja, bitte, du hast das Wort. Mehr Datenschutz, also die datenschutzfreundlichste Variante wäre, das Ganze über die Nextcloud von NRW laufen zu lassen oder über eine Bundesnextcloud. Da bei der Bundesnextcloud aber nicht klar ist, wie lange die noch besteht und bei der NRW Nextcloud ich gehört habe, dass die seit einem Jahr tot ist, war das jetzt diese Kalendervariante die am schnellsten umsetzbare Lösung, um einen Kalender zu haben. Andere Varianten, wie zum Beispiel ein Kalender über Nextcloud synchronisiert, favorisiert werden, dann bräuchte es einerseits eine Nextcloud, von der diese Daten gezogen werden können und andererseits ein Plugin, um die auf dem WordPress darzustellen. Und welche Daten sollen da eingetragen sein? Veranstaltungen, von denen ihr wollt, dass Menschen davon wissen. Also die trage ich dann händisch ein? Wie gesagt, die optimale Lösung wäre halt sowas Automatisiertes, was sich über mehrere Nextcloud-Konten synchronisiert. Momentan wäre halt die Eintragung per Hand die einzige Möglichkeit für die einfach baubare Lösung. Was auch noch ginge, wäre den Kalender aus dem Wiki zu exportieren. Das ist aber dann, glaube ich, auch wieder ein Plugin. Aber da hatte Mika, glaube ich, vorhin gesagt, dass das vielleicht sogar vorhanden sei. Ja, aber das Problem dabei ist, mal ganz abgesehen von irgendwelchen technischen Dingen, dass niemand, wirklich absolut gar niemand in diesem Landesverband irgendeinen Kalender pflegt. Und das wird auch so bleiben, voraussichtlich. Also wir haben zwei Wikikalender in unserem Landesverband. Das eine ist Infostand. Da stehen jetzt 5 Infostände drin. Einen hat Mika eingetragen und die anderen habe ich eingetragen. Und ansonsten gar nichts. Und dann haben wir noch einen Kalender, da waren andere Veranstaltungen, also Stammtische oder was auch immer. Da stehen Stammtische drin, weil das man das automatisieren konnte, dass man da nicht jede Woche eintragen muss. Da stehen Stammtische drin, die schon seit Jahren überhaupt nicht mehr existent sind. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du irgendwas automatisieren kannst, was von irgendwie der Gemeinschaft gepflegt wird. Aber das ist doch, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, irgendeine Art von Kalender auf der Webseite darzustellen, so damit zumindest die wichtigsten Termine, also zum Beispiel so eine Bundestagswahl, Sonntagswahl, so ein Landesparteitag, auf Parteiebene kommuniziert werden kann mit einem Klick auf die Webseite. Weil das tut einfach so unglaublich viel für erstmal sind das halt 5 oder 6 große Termine. Das ist dann nicht viel, ja. Natürlich ist es sehr, sehr, sehr viel geiler und sehr, sehr, sehr viel kooperativer, wenn sich das Ding einfach aus Nextcloud-Kalendern von Vorstandsmitgliedern speisen würde. Weil da klickst du halt einfach an, das ist ein landesweites Event, das will ich im Kalender haben und das wird dann einfach rausgelesen und setzt sich dann auf der Webseite zusammen. Das wäre die arbeitsintensivere, aber halt eben, also in der Einrichtung arbeitsintensive, aber am pflegeleichtesten. Weil Google ein böser Konzern ist, der die Kontrolle über alle unsere Daten haben will und wir selber die Kontrolle über unsere Daten haben wollen, weil wir davon ausgehen, dass wer die Kontrolle über die Daten hat, auch die Kontrolle über die Freiheit hat. Ja, und wir haben dazu tatsächlich einen Landesvorstandsbeschluss auf solche Verlinkungen zu verzichten, sodass wir auch da schon einiges aus von der Webseite nochmal weggenommen haben. Es geht ja nicht nur um Google. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt als Moderator, weil ich nicht aufgepasst habe, muss ich zugeben. Wie fahren wir jetzt da fort? Machen wir das oder nicht mit dem Kalender? Es geht jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ums Machen oder Nicht-Machen, sondern wenn machen, ja, dann wie. Also wenn Google nicht in Frage kommt, dann bleibt Nextcloud, wo Dani gerade sagte, unsere funktioniert seit einem Jahr nicht. Ich habe da etwas andere Infos. Das ist alles zusammengekracht, zusammen mit unserem E-Mail-Server und wird irgendwann neu aufgesetzt. Aber wann, weiß ich nicht. Dann könnten wir sagen, wir warten darauf und basteln dann einen Kalender. Also verschieben wir das erstmal. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht, was wir machen. Wir gehen jetzt weiter. So, wir lassen das jetzt unkommentiert im Pad stehen. So, ich habe jetzt keine Lust mehr. Aufgeräumte, gekürzte Navigation. Und leider aktiv bei den Beiträgen steht hier noch. Das ist, denke ich mal, auch im Zuge des Relaunches der Webseite gemacht worden. Und ist einfach nur zur Information da. Wenn es sonst noch Sachen zur Webseite gibt, dann jetzt bitte melden. Ja, nur weil Mika jetzt ja gerade zumindest hören kann. Wir haben ein paar Sachen besprochen, als du nicht da warst. Und ich würd dir dann da nochmal schreiben, was wir da noch gefunden haben, was wir geändert haben wollen. Ja, dann wären wir beim Krähennest. Da steht einmal Podcasterinnen gesucht und mein Name und der von Hergong. Ich wollte beim Krähennest, was? Ja, bitte. Habe ich nur aus dem letzten Protokoll übernommen, damit wir das nicht vergessen, dass wir uns da auf was freuen. Ja, da war ja was. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hole ich mir auch irgendjemand anderen und nerv den. Ich hab's. Podcast mit PR02. Du darfst nicht Nein sagen. Dafür. Hilfe. Du hast dir kein Mitspracherecht. NRW hat gesprochen. Podcast mit PR02 kommt. Sehr schön. Nee, beim Krähennest ist mir unten in der Leiste, wo bei NRW die Social Media Icons sind, unten im Footer bei Krähennest, das sind einfach 10 Milliarden verschiedene Icons, aber jedes Mal dieser hässliche Stern. Also, da findet man sich nicht zurecht, wollte ich nur anmerken. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, im Footer beim Krähennest, da, wo bei der NRW-Seite die Social Media Dinger mit Symbolen verlinkt sind, ist beim Krähennest einfach 25 mal dieses komische Sternchen, weil kein Icon gefunden wurde, für 25 verschiedene Unterseiten. Und auf welcher Seite denn? Auf dem Krähennest. Ah, okay. Guten Morgen, Vako, wir sind beim Punkt Krähennest. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du auf die Krähennest-Seite gehst, freiwillig. Vako. Ja, ansonsten steht jetzt auch nicht viel. Wie gesagt, ich guck mal, dass ich mir Leute für einen Podcast ranhole. PR02 hat ja freundlicherweise jetzt gerade zugesagt. Und der Hergon, der macht bestimmt auch mit. Was habe ich dafür? Ach Gott, weiß ich doch. Weißt du, wenn du nicht machst, hole ich mir Sebolino. So ein Ding. Okay. Der kommt bestimmt. Viel Spaß mit Sebolino. Ich mach dann einen, warum NRW besser als Hessen ist. Ja, ich suche mir mal Leute raus. Also da kommt eventuell demnächst was. Veranstaltungen, Termine, Aktionen am 9. Am 6. Schon spät. Am 11.09. ist der Geburtstag der Piratenpartei in Nürnberg. Wir werden 15 Jahre alt und feiern. Am 26.09. ist die Bundestagswahl und am 23. und 24.10. die Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2022 in Herne. Möchte dazu jemand schon mal was sagen? Gibt es da einen Twitch-Stream von den Piraten NRW zu? Wozu? Zu diesem Party-Ding. Ich wollte da jetzt eh sonst was zu sagen. Also, ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, von Freitag bis Sonntag. Der Balli hat mich gestern noch um 22 Uhr angerufen. Fabian, hier, Finanzantrag, macht das mal, der Larve soll bezahlen. Und er wollte vielleicht auch mitkommen, dass wir dann in NRW zu zweiter vertreten sind. Twitch-Stream wird, ja, schwierig, weil, weiß ich nicht, Hergon ist ja nicht dabei. Es soll ja abends dann aus Nürnberg einen Stream geben, der halt nicht NRW-branded ist, einfach so allgemein. Aber ich kann auf jeden Fall für NRW da Content produzieren, im Sinne von Social-Media-Sachen und Bilder und einfach Präsenz zeigen. Also das ist möglich. Stell dir genau die. Wie sieht's denn mit deinem Equipment aus, um kurze Videos und sowas aufzunehmen? Also ich hätte ja schon Bock auf so Vlog-Style-Videos von dir. Ja, aber nur, wenn du mitkommst. Ich fahre noch nirgendwo hin. Kein voller Impfschutz. Hast du dafür Equipment? Also ich habe eine Kamera. Wer auf dem LPT war, kennt die. Ja, ich war ja dann nicht da. Nee, du bist nirgendwo. Ja, ich bin in der Pampa momentan. Ja, wenn es ginge, so ein paar kurze Videos mit jungen, motivierten Menschen, nicht mit den alten, bösen Menschen, sondern nur mit den jungen, motivierten, die würden bestimmt gut laufen über euren Social-Media-Account. Ich kann sie ja auf jeden Fall mal mitnehmen, die Kamera, auch wenn mich dann der Lukas anschnauzen wird, wieso ich so viel mitnehme und dass das nicht alles auf seine Vespa passt. Ist nicht mein Problem. wir werden da, also das ist ja da mit dem Julian noch und mit dem Yannick und also da sind wir ja schon einige junge Leute, das heißt, da kriegen wir sicherlich auch Yuppie-Content produziert. Ich glaube sogar, der Stefano wollte kommen. Ja, Stefan. Ja, Bundestagswahl, weiß ich nicht, ob wir dazu vielleicht einen Livestream dann an dem Abend machen, wenn die Auszählung startet. Das weiß ich nicht, ob das Sinn macht, ob wir das Drama live mitverfolgen wollen. Das bleibt ja meist auch ziemlich ergebnislos für kleine Parteien. Es kommt ja immer drauf an, was dann später in Auszählungen rauskommt. Oh, wir könnten dann so in die LGS fahren, da so eine Disco-Kugel hinstellen, dann in der LGS-Party machen an dem Tag und dann das Livestream. Naja, aber bis dahin haben wir ja noch sage und schreibe 3 Wochen und bis zur AV in Herne noch eh über einen Monat. Das heißt, da können wir zur Not auch nochmal nächstes Mal drüber sprechen. So, organisatorisches, da steht nichts. Soll da auch weiterhin nichts stehen oder will da jemand was hinzufügen? Wie gut, dass ich die Stille immer rausschneide in der Aufzeichnung. Weiter. Ja, ich muss nebenbei alles Mögliche hier machen. Komm, Sonstiges steht auch nichts. Weiter. So, Sonstiges steht auch nichts. Da keine Wortmeldung kommt, ist der weiterhin leer. Werkzeug links in hier. Organisatorischer Punkt, da steht nichts, niemand will weiter. Nächster Termin, das ist der 17.09.2021, 21 Uhr, wie immer im NRW-Mumble, Raum AGÖA NRW. Und das Ende der Sitzung ist um 22.14 Uhr. Danke fürs Dabeisein, tschüss. Danke für die Moderation. Das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.